Kundgabe 1937. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.6.1941. Wille, Gnade. Einwand Philippa 2-13. Der geistige Stillstand wird dann eintreten, wenn des Menschen Wille zu schwach ist, Hindernisse zu überwinden. Es können keinerlei Erfolge verzeichnet werden. Es ist zwar alles abhängig von der Gnade Gottes, doch muss der Mensch das Seinige dazu tun, um eben mit Gnade reich bedacht zu werden. Er muss wollen und um Kraft bitten. Dann strebt er zur Höhe. Es gibt keinen Weg, der den Willen des Menschen ausschaltet. Und also muss der Wille zuerst tätig werden. Davon kann der Mensch nicht entbunden werden. So wie nun die Gnade Gottes als erstes bezeichnet wird, würde der Mensch davon entbunden werden, seinen Willen tätig werden zu lassen. Und es ist dies ein Irrtum, der wieder weitere Irrtümer nach sich zieht. Wohl hat die Gnade und Barmherzigkeit Gottes den Menschen erfasst, dass sie ihm alle Möglichkeiten zur letzten Erlösung gibt. Denn eine unfassbare Gnade Gottes ist es, dass der Mensch den Erdenlebenswandel zurücklegen darf, um wieder zu Gott zu gelangen. Im Stadium des freien Willens aber ist der freie Wille allein entscheidend, ob ihm weitere Gnade zugeht oder nicht. Ansonsten ja das Erdenleben keine Probezeit wäre, die der Mensch zu bestehen hat. Gott will die reine Wahrheit zur Erde leiten. Also muss er Aufklärung geben dort, wo die Menschen irren oder geirrt haben. Er muss richtigstellen, was bisher falsch erfasst wurde. Denn er will trennen die Wahrheit von der Lüge. Setzet der Mensch dem göttlichen Bemühen, ihn in die Wahrheit zu leiten, Widerstand entgegen, so lässt er zwar auch seinen Willen tätig werden, doch in gottgegnerischer Weise, und es kann nie in ihm klar werden. Gott gab dem Menschen die Fähigkeit, nachdenken und eine freie Entscheidung treffen zu können. Dies wieder ist Gnade Gottes. Die freie Entscheidung nun ist jedoch wieder vom Willen des Menschen abhängig. Also muss der Mensch wollen, dass die Gnade Gottes an ihm wirksam werde. Sein Wille öffnet das Herz, dass es empfänglich ist für die Gnade Gottes. Und sein Wille muss die Gnade Gottes auch nützen. Diese klare Erkenntnis lässt den Menschen erst verantwortungsbewusst werden, während die bisherige falsche Auffassung, dass der Mensch nichts vermag ohne die göttliche Gnade, dass diese erst den Willen des Menschen veranlasst, den Drang zur Tätigkeit in ihm erlahmen lässt. Es könnte dann auch nicht von einem freien Willen des Menschen gesprochen werden, wenn Gott selbst diesen Willen beeinflussen würde durch Vermittlung seiner Gnade. Die Hilfsmittel stehen zwar dem Menschen unbegrenzt zur Verfügung, also es wird ihm leicht gemacht, den Willen tätig werden zu lassen. Doch letzteres muss der Mensch tun aus eigenem Antrieb. Der eigentliche Zweck des Lebens ist die Entscheidung des Menschen im freien Willen für oder gegen Gott. Folglich wird Gott niemals dieser Entscheidung vorgreifen, indem er den Willen des Menschen bestimmt, denn es wäre dann wahrlich der Zweck des Erdenlebens verfehlt. Und darum geht den Menschen immer wieder Kunde zu, auf dass sie aufmerken und sich lösen von dem, was Irrtum ist, was menschliche Vorstellung und menschliche Auslegung zu einem Irrtum werden ließ, ohne dass es Absicht war, bewusst Irrtum zu verbreiten. Doch es fällt verständlicherweise gerade diese Auslegung, dass Gott selbst es ist, der den Menschen zum Willen bestimmt, schwer ins Gewicht, denn sie führt ihn in falsches Denken. Es wird weder die Gottheit recht erkannt, noch das Verantwortungsbewusstsein des Menschen gestärkt. Er verlässt sich zuletzt nur auf die göttliche Gnade, die den Menschen erfasst, je nach göttlichem Willen, die ihm zufließt, sofern Gott dem Menschen Gnade zugedacht hat. Dann aber würde er auch nicht zur Verantwortung gezogen werden können, wenn er nicht das Ziel erreicht, das ihm gestellt wurde, zu Beginn seiner Verkörperung. Nur im freien Willen ist der Kern zu finden. Wer jedoch den freien Willen des Menschen streitet, der sieht sich an als eine Marionettenfigur, die stets und ständig von einer höheren Macht gelenkt wird, ohne selbst irgendwie dabei tätig zu sein. Gottes Weisheit und Liebe schaltet eine Unfreiheit des Willens aus, weil sonst eine Höherentwicklung der menschlichen Seele unmöglich wäre und es nicht des langen Ganges auf Erden bedürfte, wenn Gottes Wille die Anwärter des Gottesreiches aussuchen möchte, indem er diesen seine Gnade zuführt, die dann den von ihr ergriffenen Menschen sicher in das Himmelreich leitet. Amen.